mach es dich super stark. Und ich ein Millimeter mal im Tag. Mit Verständnis in einem Fang, durch einen Kehr und einen Kuss. Körper, die Brustlosigkeit, gesalzen mit Trug. Dieses ausgekotzte Gefühl mal überwinden. Diese ausgekotzte Scheiße mal übertrumpfen. Ich will weich sein, ich will weich bleiben. Doch Konfrontation, der Konfrontation würde ich wohl abstumpfen. Der Triumph erwartet mich im Genuss der Liebe, nur dessen Angesicht. Ich werde es wieder erleben, wenn meine Seele nicht mehr so gequält zu mir spricht. Erwartet mich nicht, nicht von einem Loch. Ich werde es wenden, geradeaus dann raus mit meinem Ziel vor Augen. Vorher schreien, ohne auszulaufen. Ich brauch nur an mich zu glauben. Hör mir zu, hör um meine Worte glauben. Wenn ich wieder sein voller Kraft bin, besiegen die meine Macht anzapfen. Es in Ohnmacht verwandeln, es auszusaugen. Niemand wird mehr mit dem Verstand. Niemand wird mehr mit dem Verstand.